Das Tiger-Team nahm auf der Rückbank von Onkel Zeus altem Auto Platz. Und 30 Minuten später hielt der Wagen vor dem Hintereingang des Museums. Sie betraten ein dunkles Treppenhaus und stiegen 3 Stockwerke hinauf. Von hier ging es durch einen Saal mit Ritterrüstungen. Dem schloss sich eine Halle an, in der mindestens 50 Schaufensterpuppen standen. Als die Kinder in die Hotelhalle stürmten, sahen sie gerade noch den feisten Rücken des Mr. Kroko, der Drehtür zustreben. Er schien zu humpeln. Etwas Weißes hing an seinem linken Bein. Plötzlich hielt er abrupt an und holte mit seinem rechten Bein zu einem gewaltigen Tritt aus.